Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD die meisten Sitze geholt. Alle Ergebnisse jetzt von Stefan Luttmann. Die SPD erreicht trotz deutlicher Verluste ihr Wahlziel. Sie wird erneut stärkste Kraft. Die CDU muss ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis verkraften. Sie kommt nur noch auf 19%. Bitter für die Union im politischen Stammland von Kanzlerin Merkel rutscht sie hinter die AfD auf Platz 3. Die Rechtspopulisten erreichen aus dem Stand 20,8%. Die Linke fällt auf 13,2% zurück. Ein Verlust von mehr als 5 Punkten. Die Grünen sind nach nur 5 Jahren im Landtag knapp an der Sperrklausel gescheitert. Die Wahlbeteiligung ist um 10 Punkte auf 61% gestiegen. Von 0 auf 21%. Diesen Wahlerfolg der AfD erklärte der stellvertretende Parteivorsitzende Alexander Gauland mit dem Gefühl der Wähler, ihre Sorgen würden von der Politik nicht ernst genommen. Er sagte heute Morgen hier im Deutschlandfunk: Die Kernantwort auf die AfD ist, öffentliche und soziale Sicherheit zu verbessern. Und ich will daran erinnern, das ist schon auch ein Problem mit unserem Koalitionspartner phasenweise im letzten Jahr gewesen, teilweise bis in die letzten Tage hinein, dass insbesondere auch Herr Schäuble immer und immer wieder erklärt, dafür sei kein Geld da, dafür sei kein Geld da. Und das ist der Punkt, der geht nicht. Wenn man eine so große gesellschaftliche Integrationsaufgabe hat, dann müssen die Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden. Und wir haben wirklich nahezu jedes Instrument gegen die Union auch erkämpfen müssen, das ist mühsam. Und stärkt natürlich insgesamt nicht das Vertrauen darin, dass aus dem Satz, wir schaffen das, die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Sie hörten den stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel und jetzt den AfD-Bundesvize Alexander Gauland. Natürlich überlagern die nationalen Themen immer wieder diese Themen des Landes. Das ist so. Die Wähler wissen sehr genau, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht Flüchtlinge an der bayerischen Grenze aufhalten können. Sie wissen sehr wohl, dass hier nur ein Schritt vollzogen werden kann zu einem Politikwechsel. Die 21,5% sind natürlich ein Schritt zu einer anderen Zusammensetzung des Deutschen Bundestages. Und die Wähler sind nicht dumm. Sie haben diese Möglichkeit genutzt, der Kanzlerin zu sagen, was du machst, wollen wir nicht. Die Wähler wollen einfach eine andere Politik. Der AfD-Vize Alexander Gauland. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt analysierte den Verlust aller Sitze im Mecklenburgischen Landtag im Deutschlandfunk so. In Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich unsere strukturelle Schwäche, die wir nach wie vor in Ostdeutschland haben. Und es zeigt sich natürlich auch, dass offensichtlich die Themen, besonders der Umwelt- und Klimaschutz, nicht so angekommen sind, wie wir uns das gewünscht hätten in dieser Zeit. Wenn man gestern Herrn Höcke wieder gehört hat auf der AfD-Wahlparty, dann ist es nichts, was mit Sorgen aufnehmen und nach Berlin transportieren zu tun hat, sondern das ist Aufstacheln mit Falschbehauptungen und das ist Aufstacheln mit menschenfeindlichen Parolen. Das muss man der AfD vorwerfen. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Nach dem Streit um Besuche von Parlamentariern auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik hat der CDU-Politiker Christian Freiherr von Stetten am Wochenende versucht, die deutschen Soldaten als Privatmann zu besuchen. Seine Eindrücke schilderte er hier heute so. Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre dort gewesen, sehr nette türkische Militärs auch, die praktisch auch Verständnis dafür zeigen wollten, dass es eine hochsensible Situation gerade in der Türkei ist. Der Stützpunkt ist ja gerade auch im Kriegseinsatz, es fliegen ständig Flugzeuge, auch Richtung Syrien. Von daher war das eigentlich eine sehr angenehme Atmosphäre und wir haben das auch da nicht auf eine Konfrontation ankommen lassen. Ich habe das einfach erklärt, dass ich momentan hier privat unterwegs bin und vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, die deutschen Soldaten dann auch nochmal zu treffen. Denn es ist eigentlich ein Unding, dass zwei NATO-Partner darüber Streit führen, ob Abgeordnete ihre Soldaten, die sie selber per Parlamentsbeschluss dorthin geschickt haben, besuchen können, am Rechten sehen können.